kleine Country-Fee und komme aus dem Norden. Ich trinke gerne die Kaffee und halte nichts von Worten. Der Westen ist mir viel zu weit, ich finde die Pferde blöd. Nieder mit der Trunkenheit und Waffen, die sind böse. Und habe Angst vor Waffen, denn Waffen machen Mauer weh und das darf man nicht machen. Und wir brauchen Schießerei, Chaos und Banditen. Wenn wir die Luft verbleiben, sollte man verbieten. Eine Country-Fee und sind schon rein zum Ende. Ich mein Laster, das heißt doch wie viel. Wir sind unzertrennlich. Resten schau ich gar nicht gern, die sind mir zu barbarisch. Ich lese lieber Morgenstern und lebe solidarisch. Kleine Country-Fee von Whisky muss ich kotzen. Mach Urlaub gern am Tegernsee und Männer nicht die Motzen. Die kleine Country-Fee komme aus dem Norden. Ich trinke gern die Kaffee und halte nichts vom Ohr. Kleine Country-Fee und komme aus dem Norden. Ich trinke gerne die Kaffee und halte nichts von Worten. Der Westen ist mir viel zu weit, ich finde Pferde blöde. Nieder mit der Trunkenheit und Waffen, die